Magdalena Fitas-Dukaczewska war viele Jahre lang Dolmetscherin der polnischen Regierung. Sie übersetzte für Präsidenten und Premierminister, wenn diese Kontakt mit russischen Politikern hatten. Darunter wichtige Gespräche, von denen kein Wort nach außen dringen durfte. Magdalena Fitas-Dukaczewska war zur äußersten Verschwiegenheit verpflichtet. Trotzdem will die Staatsanwaltschaft sie jetzt zu einigen Gesprächen, die sie übersetzt hat, verhören. Kein Politiker, für den ich gearbeitet habe, hat so etwas für möglich gehalten. Auch in anderen Ländern werden Dolmetscher nicht verhört. In den USA wollten die Demokraten im Senat im vergangenen Jahr den Dolmetscher von US-Präsident Donald Trump befragen. Es ging auch um Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach heftigen Protesten haben die Demokraten den Plan aufgegeben. Die polnische Staatsanwaltschaft will wissen, was haben Putin und der damalige polnische Premierminister Donald Tusk im April 2010 miteinander besprochen. Damals war eine polnische Regierungsmaschine bei Smolensk abgestürzt. Zu den Toten zählten nicht nur der damalige Staatspräsident Lech Kaczynski und seine Gattin, sondern auch zahlreiche Abgeordnete und die gesamte Armeeführung. In der Sache ermittelt die polnische Staatsanwaltschaft gegen Tusk. Er habe möglicherweise Landesverrat begangen. Der entsprechende Straftatbestand sieht eine Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren vor. Tusk habe damals zum Schaden Polens gehandelt, meinen viele im Lager der aktuellen polnischen Regierungspartei PiS, so der PiS-Abgeordnete Stanisław Pięta. Ich konnte nie verstehen, warum die polnische Regierung damals auf eine gemeinsame Untersuchung der Katastrophe verzichtet hat, warum sie das allein der russischen Staatsanwaltschaft überlassen hat. Wir haben dort keine Beweise sichern können. Das ist diplomatischer Verrat. Denn Russland sei in der Sache nicht zu trauen gewesen, so das Regierungslager. Schließlich bestehe der Verdacht, dass Russland für die Katastrophe zumindest mitverantwortlich sei. Für die rechtsliberale Oppositionspartei Bürgerplattform, der Tusk angehört, ist das Unsinn. Vielmehr stehe die Regierung hinter dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Sie wolle Tusk schädigen, damit er nach seiner Zeit in Brüssel nicht in die polnische Politik zurückkehren könne. Der ehemalige PiS-Abgeordnete Michał Kamiński, der jetzt der Opposition zugerechnet wird, der aktuelle Oppositionsführer ist nicht populär bei den Wählern, ganz im Gegensatz zu Donald Tusk. Natürlich hat die PiS Angst vor Tusk. Und deshalb greifen ihre Politiker ihn an. Einen weiteren Grund für die Ermittlungen sieht die Opposition beim PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczynski. Er hat bei der Flugzeugkatastrophe seinen Zwillingsbruder verloren und, so die Erklärung, suche dafür nach einem Schuldigen. Doch selbst wenn die amtierende Regierung die Dolmetscherin Magdalena Fitas-Dukaczewska von ihrer Schweigepflicht befreien sollte, sie ist entschlossen, nicht auszusagen. Für sie eine Frage des Berufsethos. Meine Glaubwürdigkeit als Dolmetscherin wäre erschüttert, aber auch die Glaubwürdigkeit aller polnischer Dolmetscher, wenn sie gezwungen werden können, Geheimnisse zu verraten. Dann könnten polnische Politiker mit ausländischen Amtskollegen gar nicht mehr offen und ehrlich sprechen.